Man hört es überall. Ganz Wien ist voll davon. Es heißt, selbst Metternich sagt es. Selbst Beethoven, sein alter Schüler. Ich glaube es nicht. Es heißt, er schreit es. Beult es hinaus. Den ganzen Tag? Die ganze Nacht. Bleibt in der Wohnung? Geht niemals aus. Er muss 70 sein. Älter, viel älter. Antonio Salieri. Der berühmte Musiker. Unmöglich. Undenkbar. Mozart! Mozart? Mozart. Perdonami, Mozart, die tu assassine, ti chiede perdono! Verzeih, Mozart. Verzeih deinem Mörder. Pietà, Mozart. Mozart, Pietà. Sie wissen, es gab schon einmal Gerede. Vor 32 Jahren. Als Mozart im Sterben lag. Er behauptete, man habe ihn vergiftet. Man sagte, er habe einen Mann bezichtigt. Salieri. Doch keiner hat ihm geglaubt. Man wusste, woran er starb. An Syphilis, woran denn sonst? Wie jeder andere auch. Und wenn Mozart doch recht gehabt hätte? Wenn er wirklich ermordet worden ist. Und von ihm, unserem Hofkapellmeister? Antonio Salieri. Warum um alles in der Welt sollte er so etwas tun? Amadeus. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Peter Schäffer. Es ist ein wenig abstoßend. Zugegeben. Aber die erste Sünde, die ich euch beichten muss, ist Völlerei. Ekelhafte italienische Völlerei. Mein ganzes Leben war von dem Geschmack in Puderzucker getauchter Mandeln begleitet. Schaumbällchen mit Pistazienguss. Veroneser Biskuit. Makronen aus Milano. Richtet mich nicht zu streng dafür. Jeder Mensch hegt patriotische Gefühle. Hm, 1750 bin ich geboren. Meine Eltern waren Untertanen des österreichischen Kaiserreichs. Und vollkommen zufrieden damit. Ein lombardischer Kaufmann mit seiner lombardischen Frau. Ihre Vorstellung von der Welt war das winzige Städtchen Lignano, das ich nicht schnell genug hinter mir lassen konnte. Ihre Vorstellung von Gott war ein Überkaiser, der nur gerade ein wenig weiter entfernt als Wien in einem habsburgischen Himmel thronte und alles, was sie von ihm forderten, war, dass er den Handel schützen und sie auf ewig unbemerkt in Mittelmäßigkeit geborgen bewahren möge. Meine Forderung, die waren ganz anders. Ich wollte wie ein Komet am Firmament Europas aufstrahlen. Doch nur auf eine einzige Art Musik. Das absolute Musik. In der Musik ist ein Ton entweder falsch oder richtig. Nicht immer die Zeit kann etwas ändern daran. Die Musik ist die Kunst Gottes. Ich sah ihn jeden Sonntag in der Kirche. Ich meine nicht Christus. Die Christusfiguren der Lombardei sind grinsende Toren mit Lämmlein am Hals. Nein, wissen Sie, ich meine einen alten, von Kerzen verrußten Gott in maulbeerfarbenem Gewand, der die Welt mit Händleraugen anstarrte. Kaufleute hatten ihn dort aufgestellt. Und diese Augen machten Geschäfte. Konkret und unwiderruflich. Du gibst mir dies, ich gebe dir das, nicht mehr, nicht weniger. Am Abend, ehe ich Lignano für immer verließ, ging ich zu ihm und schloss einen Handel mit ihm ab. Ja, ich war so ein nüchterner 16-Jähriger, besessen vom Drang nach dem Rechten. Ich kniete mich vor den Gott der Händler und betete mit meiner ganzen Seele durch den abbröckelnden Gips hindurch. Signore, mach einen Komponisten aus mir, gewähre mir genügend Ruhm, um es zu genießen. Dafür will ich in Tugend leben, mich bemühen, das Los meiner Mitmenschen zu erleichtern und dich tags ein, tags aus loben und preisen mit meiner Musik. Ja, und als ich arm sagte, da sah ich seine Augen flackern. Bene, so geh denn hin, Antonio, diene mir und der Menschheit und du sollst gesegnet sein. Grazie, rief ich zurück, ich bin dein Diener. Ein Leben lang. Ja, und am nächsten Tag erschien plötzlich aus heiterem Himmel ein Freund der Familie, nahm mich mit nach Wien und bezahlte mein Musikstudium. Es war gar kein Zweifel. Mein Handel war akzeptiert. Im selben Jahr, in dem ich Italien verließ, reiste ein Wunderkind durch Europa. Ein hinreisender Virtuose, der 10 Jahre alt war, Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, und nun stelle ich Ihnen in einer einmaligen Sondervorstellung meine letzte Komposition vor. Mozarts Tod. Weiß oder weiß nicht. Ort der Handlung ist von Anfang bis Ende Wien. Das Jahr zunächst 1781. Das Zeitalter noch das der Aufklärung. Jene reine Epoche, bevor die Guillotine in Frankreich unser aller Leben halbierte. Ich bin 31, als produktiver Kompositeur bereits am Habsburger Hof. Besitze ein stattliches Haus, eine stattliche Gattin, Theresa. Außerdem hatte ich eine Vorzugsschülerin, Katharina Cavalieri. Aus ihr sollte später die beste Sängerin ihrer Epoche werden. Ich begehrte sie, doch war ich meiner Frau in Erfüllung meines Gelöbnisses ganz treu. Ein Ehrgeiz brannte wie eine unersättliche Flamme in mir. Mein großes Ziel war es, die Stelle des Hofkapellmeisters zu ringen, die damals Giuseppe Bonno innehatte. Er war 70 Jahre alt, unter allem Anschein nach unsterblich. Signore. Signore. Ich war der erfolgreichste junge Musiker in der Stadt der Musik. Und jetzt plötzlich, aus heiterem Himmel. Mozart. Mozart ist da. Das sind meine Venticelli. Meine Lüftchen, wie ich sie nannte. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Das Geheimnis erfolgreichen Überlebens in einer Großstadt ist, jeden Augenblick zu wissen, was hinter deinem Rücken vorgeht. Er hat Salzburg verlassen. Möchte Konzerte geben. Ich wusste natürlich seit Jahren von ihm. Ganz Europa sprach über sein exorbitantes Können. Man sagt, er schrieb seine erste Symphonie mit 5. Sein erstes Konzerto mit 4. Und mit 14. Eine ganze Oper. Wie alt ist er jetzt? 25. Und wie lange gedenkt er zu bleiben? Er geht nicht mehr weg. Er kann für immer. Monsieur Direktor, Sie werden gebeten, Herrn Mozart mit einer komischen Oper in Deutsch zu beauftragen. Johann Kilian von Strack, kaiserlicher Kammerherr, eine Hofschranze durch und durch. In Deutsch? Italienisch ist die einzig mögliche Opernsprache. Non è vero, Herr Graf Franz Orsini Rosenberg, Direktor der Oper. Allem Italienischen wohlgeneigt, einschließlich meiner selbst. Die Idee einer Nationaloper liegt seiner Majestät am Herzen. Es verlangt ihn, Stücke in gutem, einfachen Deutsch zu hören. Das ist eine komische Oper. Es ist nicht Aufgabe der Musik, komisch zu sein. Baron von Swieten, Präfekt der Hofbibliothek, begeisterter Freimaurer, völlig humorlos. Wegen seiner Vorliebe für altmodische Musik, allgemein Baron Fuge genannt. Ja, ich habe vorige Woche eine bemerkenswerte Opera-Serie von Mozart gehört. Idomeneo Redicreta. Ja, ja, die habe ich auch gehört. Ein junger Fant, der sich um Eindruck zu schinden übernommen hat. Zu viele Geschicklichkeit, zu viele Noten. Übermitteln Sie ihm trotzdem heute noch den Auftrag. Ja, ich glaube, es wird Ärger geben mit dem jungen Mann. Er war ein Wunderkind und die sind immer grässlich. Non è vero, Compositore? Precisamente, precisamente. Ah, wenn ich mich nicht irre, sehen wir uns morgen wieder, Signore Salieri, in Ihrem Ausschuss zur Stiftung eines Pensionsfonds für alte Musiker. Es ist überaus gütig von Ihnen, daran teilzunehmen, Herr Baron. Sie sind ein ehrenwerter Mann, Salieri. Sie sollten unserer Bruderschaft der Freimaurer beitreten. Wir würden Sie herzlichst willkommen heißen. Es wäre mir eine Ehre, Herr Baron. Und wenn Sie wollen, arrangiere ich, dass Ihre Initiation in meiner Loge stattfindet. Das steht mir nicht zu, Herr Baron. Unsinn, wir nehmen begabte Männer aus allen Verhältnissen bei uns auf. Vielleicht lade ich auch den jungen Mozart ein, je nachdem, was er seinen Eindruck macht. Selbstverständlich, Herr Baron. Es war wirklich eine Ehre. Zu den Freimaurern gehörte damals fast jeder von Einfluss in Wien. Und die Loge des Barons war die weitaus vornehmste. Was den jungen Mozart betraf, muss ich gestehen, dass mich seine Ankunft unruhig machte. Wo wohnt er denn? Bei Madame Weber. Einer Hexe, wie sie im Buche steht. Sie hat eine ganze Schar von Töchtern. Und vermietet mit Vorliebe an einzelne Herren. Mozart ist hinter einer von ihnen her. Constanze heißt sie. Die Webern drängt auf Heirat. Sein Vater, aber überhaupt nicht. Er soll seinem Jungen täglich aus Salzburg schreiben. Wo verkehrt er? Er wird morgen Abend bei der Baronin Waldstätten sein. Restiamo in contatto. Ich ging also zur Baronin Waldstätten. Und dieser Abend veränderte mein Leben. Ich betrat die Bibliothek, um als erstes eine kleine Erfrischung zu mir zu nehmen. Meine großzügige Gastgeberin hielt, wenn immer sie wusste, dass ich kommen würde, in diesem Zimmer die köstlichsten Näschereien für mich bereit. Ich hatte mich in einen hohen Ohrensessel gesetzt, um mich dem Genuss der wunderbaren Creme al Mascarpone ganz hinzugeben. Jetzt kommt die Katze mit einem Satz. Kommt 30 Presse mit ihrem Patzi-Patzi. Kommt Essi-Presse, meine kleine Gause, Mose. Patzen, Patzen, Patzen, Patzen, Patzen, Patzen, Patzen, Patzen, Patzen. Ehe ich noch aufstehen und mich zeigen konnte, war die Situation aufs Peinlichste prekär geraten. Mir scheint, du fürchtest dich, gell? Du fürchtest dich vor der Miezekatze. Mir scheint, du fürchtest dich zu tot. Mir scheint, du schäst dich gleich an. Dann haben wir die Bescherung am Boden. Psst, wenn dich jemand hört. Da! Da! Gleich ist es soweit. Ich höre, wie es kommt. Hör auf! Es ist zu dumm, wirklich. Bist du blöd. Für ein melancholischer Ton. Ja, jetzt tropft es ja schon. Unnötig zu erwähnen, wie widerwärtig mich diese makabere Etüde anmutete, der zu entziehen ich nicht mehr imstande war. Hä? Du? Was ist Trazom? Was? Trazom? Was ist das? Woher soll ich das wissen? Na, Mozart. Von hinten. Ach so. Und wenn ich erst verheiratet bin, dann soll alles verkehrt rumgehen. Meiner Frau, der werde ich den Arsch lecken und nicht das Gesicht. Na, gar nichts wirst du lecken. Dein Vater gibt uns nie seine Einwilligung, nie. Wer kümmert uns seine Einwilligung schon? Dich. Sehr sogar. Ohne die tust du es doch nicht, weil du Angst hast vor ihm. Ich weiß ja, was er über mich sagt. Wenn du dieses schreckliche Mädel heiratest, endest du am Bettelstab und deine Kinder in der Gosse. Heirat mich. Was? Ist er nicht so blöd? Heirat mich. Meinst du das ernst? Sag ja oder nein. Sag ja, ja. Dann gehe ich beruhigt nach Haus, kugel mich in mein Bett, scheiß auf die Matratzen und sag, es ist vollbracht. Seine Hoheit wären jetzt bereit, ihren Konzerte beizuwohnen. Oje. Na gut, kommen Sie. Die Musik, nach mir. Selbstverständlich, Herr Trazom. Und gleich darauf begann er mit dem Konzert. Ich konnte es durch die Tür hören. Irgendeine Serenade. Erst nur ganz vage. Doch dann setzten sich die Klänge durch. Ein feierliches Adagio-Nes. Es begann ziemlich simpel, nur ein Pulsieren in den tiefsten Registern. Fagott und Bassettörner, wie eine rustige Quetschkommode. Doch dann. Er klang plötzlich hoch darüber. Ein einzelner hohen Ton. Er blieb unerschütterlich stehen, drang in mich ein, bis ihn der Atem nicht mehr halten konnte. Und eine Klarinette ging sacht es mir zurück zu und ihn in einer Phrase von solchem Entzücken besänftigte, dass ich erbebte. Ich hatte plötzlich Angst. Mir schien, als hätte ich die Stimme Gottes gehört. Und sie hatte aus einem Geschöpf gesprochen, dessen Stimme ich kannte. Die Stimme eines obszönen Kindes. Zweimal. Sie waren alle geschickt gemacht und schienen mir dennoch gänzlich leer. Das Gleiche, konventionell, langweilig sogar. Arbeiten eines altklugen Bengels, Leopold Mozarts Sohn, der sich wichtig tat, mehr nicht. Diese Serenade damals bei der Baronin musste offensichtlich eine Ausnahme gewesen sein. Einer jener Zufälle, wie sie jedem Kompositeur an einem Glückstag unterlaufen können. Oder war ich überrumpelt worden, dass dieses unflätige Geschöpf überhaupt imstande war, Musik zu schreiben? Plötzlich war ich ungeheuer fröhlich. Ich wollte ihn suchen und selbst in Wien willkommen heißen. Ich habe zu Mozarts Ehren einen kleinen Marsch verfasst, Euer Majestät. Darf ich ihn wohl spielen, wenn er eintritt? Wie amüsant, Herr Hofkompositeur. Ein reizender Gedanke. Spektakel müssen sein. Kaiser Josef II. Von Österreich. Sohn Maria Theresias und Bruder Marie Antoinettes. Er liebte die Musik, vorausgesetzt, sie stellte keine Ansprüche an das kaiserliche Hirn. Ich wünschte, wir könnten einen Wettstreit veranstalten. Mozart gegen einen anderen Virtuosen. Ihr Majestät, Musiker sind in meinen Augen keine Pferde, die man zu Rennen antreten lässt. Aha. Herr Mozart, Euer Majestät. Ah, ausgezeichnet. Mozart! Majestät, Euer Majestät, ergebenster Diener, ich küsse Euer Majestät tausendmal die Hände. Nicht ganz so viel Enthusiasmus, wenn ich bitten darf. Ich wollte ihn nicht in Verlegenheit bringen, Mozart. Er kennt sicher jeden hier. Jawohl, Euer Majestät. Herr Direktor, Herr Präfekt. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Aber ich glaube, unseren geschätzten Hofkompositeur noch nicht. Er hat den reizenden kleinen Willkommensmarsch für ihn verfasst. Eine Bagatelle, Euer Majestät. Ich bin ganz überwältigt, Signore. So ist es dann ganz mein Vergnügen, die Herren miteinander bekannt zu machen. Herr Mozart aus Salzburg, Hofkompositeur Salieri. Finalmente, che gioia, che diletto straordinario. No, grazie, Signore, mille milioni di benvenuti. È un onore incontrare un compositore si brillante e famosissimo. Grazie. Sag mir, Mozart, hat man ihm unseren Auftrag für die Oper übermittelt? Oh ja, ja, Majestät. Es fehlen mir wirklich die Worte auszudrücken, wie dankbar ich Euer Majestät dafür bin. Es soll das beste, das vollkommenste Spektakel werden, das je einem Monarchen dargeboten wurde. Ich habe auch schon ein Libretto von Stefanie. Ah. Ein höchst unerfreulicher Mensch. Ja, aber ein brillanter Schreiber. Die Geschichte ist wirklich interessant, Euer Majestät. Die spielt in einem... in einem... Ziemlich frech, Euer Majestät. Wo? Also in einem Serail. Einem was? Dem Harem eines Paschas. Und das soll in Ihren Augen ein passendes Thema für eine Seance im Nationaltheater sein? Ja, nein, ich meine ja, warum denn nicht? Die Handlung ist sehr komisch, sehr amüsant, wirklich. Und bei meiner Ehre, Majestät, es kommt nichts Peinliches, überhaupt nichts Peinliches drinnen vor. Sie ist voll echter deutscher Tugenden. Scusate, Signore. Aber welche Tugenden wären das? Als Ausländer kenne ich mich da nicht aus. Er ist Cattivo, Herr Hofkompositeur. Aber nichts liegt mir ferner, Euer Majestät. Als dann Mozart, nenne er uns eine echte deutsche Tugend. Liebe, Euer Majestät. Ich habe noch in keiner Oper Liebe ausgedrückt gesehen. Gute Antwort, Mozart. Scusate, ich stand bislang unter dem Eindruck, dass in der Oper kaum etwas anderes als Liebe ausgedrückt wird. Ja, ich meine die Liebe eines Mannes, Signore, nicht die eines krähenden männlichen Soprans. Oder die blödsinnige Augenrollen der Paare, dieser ganze alberne italienische Kitsch. Ich meine Liebe. Und er kennt diese Liebe, Herr Mozart. Mit Euer Majestät gütiger Erlaubnis, das will ich meinen. Bravo. Und wann, denkt er, ist er soweit? Der erste Akt ist schon fertig. Aber er kann doch erst vor 2 Wochen damit angefangen haben. Ja, es ist nicht schwer zu komponieren, wenn man das richtige Publikum hat, das man zufriedenstellen möchte, Euer Majestät. Eine reizende Antwort, Euer Majestät. In der Tat, Baron. Spektakel müssen sein. Tja, das wär's dann wohl. Au revoir, Monsieur Mozart. Seien Sie willkommen am Hof. Guten Tag, Euer Majestät. Votre Majesté. Ich wünsche Ihnen ebenfalls Erfolg für Ihre Oper Mozart. Den habe ich ganz bestimmt. Die wird superb. Stellen Sie sich vor, ich habe sogar schon eine fabelhafte Sängerin für die Hauptpartie. So? Ja. Und wen? Die nennt sich Cavalieri, Katharina Cavalieri. In Wirklichkeit ist sie eine Deutsche, aber sie glaubt, dass es ihrer Karriere nützt, wenn sie sich mit einem italienischen Namen schmückt. Oh, ich kenne das Mädchen. Aha. Ja, gut sogar. Sie ist nämlich meine Vorzugsschülerin, Mozart. Ich hatte meine Hände im Zaum gehalten und das Mädchen nie berührt. Außer hier und da im Gesangsunterricht, um ihr Zwerchfell zu kontrollieren. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass die Hände eines anderen sie berühren sollten und am allerwenigsten die seinen. Und was für ein hübsches kleines Märchlein Sie da für mich geschrieben haben. Es war mir ein Vergnügen. Schauen wir mal, ob ich mich erinnern kann. Darf ich? Selbstverständlich, Mozart. Er gehört ja Ihnen. Dann geht's immer so weiter, oder? Sie haben ein bemerkenswertes Gedächtnis, Mozart. Ja, grazie mille, Signore. Na, das hatte ich ganz hin mit der Quart, oder? Rühr's mit der Terz darüber. Oder? Ja, besser. Oder? Scusate, ich muss gehen. Wirklich? War es damals schon, dass mir Mordgelüste kamen? Natürlich nicht. Jedenfalls nicht, was die Wirklichkeit betraf. In der Kunst war das was anderes. In Wirklichkeit drohte dem Mann nicht die geringste Gefahr. Noch nicht. Am Tag der Uraufführung von Il Serraglio war es ihm gelungen, einen noch vulgäreren Rock zu tragen als sonst. Und was die Musik betraf, so passte sie genau zum Rock. Er hatte für meine liebste Schülerin Caterina Cavalieri schlicht die effektvollste Arie geschrieben, die ich je gehört hatte. Das Stück war in der Tat so albern. Entsprach so sehr dem, was eine junge, dumme Sopranistin sich wünschen mochte, dass mir nur zu deutlich wurde, was Mozart sich als Belohnung gewünscht haben musste. Kein Zweifel, dieses Geschöpf hatte mein allerliebstes Mädchen besessen. Also Mozart, er hat brav gearbeitet. Ja, entschieden, er hat brav gearbeitet. Hat es eurer Majestät wirklich gefallen? Ich fand es hochinteressant, wirklich. Vielleicht eine Spur, wie soll man sagen, Herr Direktor. Zu viele Noten, Euer Majestät. Das ist sehr gut gesagt. Zu viele Noten, Mozart. Ich verstehe nicht, Euer Majestät, genau so viel wie nötig. Nehmen wir es nicht tragisch, mein Lieber, aber es gibt nur einmal Grenzen für das, was das Ohr an einem einzigen Abend aufnehmen kann. Ich glaube, ihr habt da recht mit dem, was ich sage, nicht wahr, Herr Hofkompositeur? Nun ja, ich würde sagen, ja. Im großen Ganzen, ja, Euer Majestät. Na, da haben wir es. Tja, also, das wäre es dann wohl. Ist er verärgert? Aber nein, Mozart. Hoffentlich. Und Sie, was halten Sie von der Pièce? Bravourös. Wirklich. Und trotzdem sollte man, wie mein verehrter Lehrer, der Chevalier von Gluck, zu sagen pflegte, tunlichst vermeiden, dass Musik zu stark nach Musik riecht. Und was meint er damit? Musik, aus der man die Virtuosität des Komponisten zu deutlich herausspürt, Mozart. Der Gluck ist lächerlich. Wie meinen? Der ist ein Leben lang gluckert dieser Gluck davon, die Oper zu modernisieren. Aber die Leute, die auf die Bühne stellt, die sind so erhaben, dass sie klingen, als ob sie Marmor scheißen. Chevalier von Gluck. Na, was heißt denn schon Chevalier? Ich bin auch Chevalier. Der Papst hat mich, als ich noch in die Windeln gelegen bin, zum Chevalier gemacht. Na, so eine Prozerei mit den Titeln, die haben doch bloß Strohköpfe nötig. Zum Beispiel einen Hofkompositeur? Wie? Ja, mein Vater, der hat schon wieder mal recht, wenn er sagt, ich soll mir ein Schloss vors Maul hängen und am besten gleich einen Schlüssel verlieren. Wollen Sie mich nicht Ihrer reizenden Braut vorstellen, Mozart? Ja, ach so, na, natürlich. Konstanze! Ja, Wolfgang, was ist? Konstanze, das ist Herr Hofkompositeur Salieri. Fräulein Weber. Sehr erfreut, cara Signorina. Ganz meinerseits, Exzellenz. Gute Nacht, Signore. Und vielen Dank. Als ich Sie so am Arm dieses Geschöpfes hinausgehen sah, da kam mir plötzlich die Erleuchtung. Nimm die da für Katharina. Gott sei widerwärtig. Nie im Leben hatte ich so sündige Gedanken gehegt. Sie haben geheiratet. Sein Vater wird toben. Sie haben nicht mal seine Einwilligung abgewartet. Aha. Und wo wollen Sie wohnen? Bei der Hohen Brücke. Nach Nummer 412. Gar nicht so übel. Er lebt äußerst verschwenderisch. Weit über seine Verhältnisse. Aber er hat doch Schüler. Ganze 3. So wenig. Er ist unbequem. Bringt die Leute gegen sich auf. Selbst Strack, dessen Freundschaft er genoss. 7 Monate in der Stadt. Und noch keinen einzigen Posten. Das will wohl keiner mehr mit mir probieren, was? Unsinn. Ja, ich weiß genau, was los ist. Und Sie auch. Das Land ist in die Hände von die Welsche. Total. Scheiß Welsche. Wie der Kapellmeister Bono. Die machen sich hier. Sie befinden sich in seinem Haus. Na gut. Dann nehmen wir halt den Hofkompositeur Salieri. Mozart. Haben Sie seine letzte Oper gesehen, den Raufankehrer? Natürlich. Schaß. Feichter Schaß. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Dominante Tonige, dominante Tonige, dominante Tonige. Bis zum jüngsten Tag. Nicht eine einzige interessante Intonation. Salieri ist ein musikalischer Depp. Bitte. Er hatte zu viel getrunken. Ja, was öfter mal passiert. Warum, möchte ich wissen, haben die Welschen so Angst vor der geringsten Komplexität in der Musik? Man braucht ihnen nur eine einzige chromatische Passage zeigen, schon fallen sie in Ohnmacht. Wie ungesund, wie morbide. Morboso, nervoso, oh mein! Es ist ja kein Wunder, dass die Musik da am Hof so fad ist. Leise! Machen Sie sich nicht unglücklich. Na was? Scheißen Sie sich nicht an. Es war doch nur ein Witz. Aha! Ein Witz! Ein Rosenberg. Sie kommen auf Stichwort, was? Übrigens, wissen Sie, wie Sie ausschauen in Ihrem grünen Wams? Wie eine Kröte. Sie täten gut daran, Mozart, sich für heute zu Ihrem eigenen Besten zurückzuziehen. Der Salieri, der hat 50 Schüler. Und ich hab ganze 3. Wovon soll ich denn leben? Haben Sie übrigens schon gewusst, dass man seine Majestät hinter seinem Rücken Kaiser Knausrig nennt? Oder auch seine Majestät Knauser Kaiserig? Mozart! Ach so, das hätte ich wohl nicht sagen sollen, was? Gute Nacht! Kaum einen Monat später kam eine große Gelegenheit zur Rache. Wie von selbst. Verspielt. Sie haben verspielt, Frau Mozart. Sie müssen das Pfand einlösen. Ich will aber nicht. Sie will. Sie will. Wieder einmal saß ich, ob ihr es glaubt oder nicht, im selben Sessel verborgen in der Bibliothek der Baronin und delektierte mich an der gleichen paradiesischen Speise. Ich will Ihre Waden messen. Oh, keinesfalls, Sie frecher Lümmel. Kommen Sie, steigen Sie auf den Tisch. In der Liebe und beim Fenderspiel ist alles erlaubt. So ist es. Ja, dann aber schnell. Uns jemand sieht. Gut, ich halte Sie fest. Ja, mich braucht keiner festzuhalten. Aber ja, das gehört dazu. Hör's auf mit dem Blödsinn. Das reicht. 43 Zentimeter. Von Knie zu Knöchel. Jetzt ich. Und du hältst sie fest, ne? Nein, das gilt nur gehörsendlich auf. Konstanz! Wenn ich die Herren bitten darf. Aber hopp, hopp, ab! Aber Wolferl, das war doch nur ein Spiel. Jetzt kommst sofort von dem Tisch da runter. Ja. Weißt du überhaupt, was du gemacht hast? Na was denn? Blamiert hast mich, weiter nichts. Ist ja nicht so blöd. Eine verheiratete Frau, die was auf sich hält, erlaubt niemals, dass jemand in aller Öffentlichkeit ihre Beine berührt. Hättest du deine grauslichen Haxen nicht wenigstens selber ausmessen können, mich mit diesen Hoferschen vor aller Welt zu blamieren bis in alle Ewigkeit? Wenn hier irgendjemand je blamiert worden ist, mein Lieber, dann bin ich es wohl. Was soll das heißen? Dass du mit jeder Schülerin, die zu dir kommt, was hast. Das mit jeder, mit absolut jeder, die da kommt. Ja, sprich dir nur aus. Na, gern. Die kleine Auenhammer, die kleine Rumbeck, die Kavaliere, die Hur. Und dabei ist es nicht einmal die deine Schülerin, sondern die Salieris. Na, vielleicht ist das auch der Grund, warum der Hunderte hat und du gar keine. Bei dem werden sie nicht gleich ins Bett gezerrt. Das glaube ich. Und weißt du auch warum? weil er ihn nicht mehr hochkriegt. Darum. Seine Musik, die klingt nach wie von einem, der seine nicht hochkriegen kann. Und das wenigstens kann ich. Na, wie schön für dich. Darauf pfeife ich. Ich hasse dich, du. Aber Stanza, Gestanza, bitte. Bitte wein doch nicht. Das hält heute nicht aus, wenn du weinst. Bitte, schau, wenn ich dir wege, dann hat er Schlagen. Schlag mich, Stanza. Stanzi Marini. Stanzi Marini. Marini Bini Gini. Marini Bini. Mati, mach. Mach, komm, Party, Party, mach. Stanza, Wanzal, Gänse, Schwanzal. Stanza, Wanzal hat geschissen, ist Korsett in zwei gerissen. Nahm man ihr den Rock drauf weg, fraß Stanza, Wanzal, alten Dreck. Auf! Au! Wow, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ich werfe mich vor eure übel riechenden Füße, Madonna mia. Exzellenz? Guten Abend. Wie lange sind Sie schon hier? Ich schlief bis just zu diesem Augenblick. Ach, stritten Sie etwa? Nein, wieso? Doch, er hat mich sehr geärgert. Aber caro Signore, wer wird eine so reizende junge Dame ärgern wollen? Darf ich vorschlagen, dass Sie für jeden von uns als Friedensstifter ein Anis-Sorbet aus dem Esszimmer holen? Ja, das soll deine Buße sein. Du Gestanza. Ja, gehen Sie nur. Ich leiste Ihrer Frau Gesellschaft. Es ist mir selbstverständlich eine Ehre, Signore. Vorausgesetzt, dass wir danach eine Runde Billard spielen. Und spielt er gut, Signore? Ich bin ein Virtuose mit dem Kö. Zum Komponieren, da geht mir vielleicht manchmal was daneben. Beim Billard nie. Er ist wirklich ein solcher Schatz. Und ein Glückspilz, dass er Sie hat. Oh, vielen Dank. Andererseits scheint es Ihrem Gatten eben nicht blühend zu gehen. Oh nein, wir sind verzweifelt, Exzellenz. Wie darf ich das verstehen? Na, wir haben kein Geld und nicht die geringste Aussicht, zu welchen zu kommen. Das ist die bittere Wahrheit. Und seine Konzerte? Ach, die bringen doch nichts ein. Was er braucht, sind Schüler. Berühmte Schüler. Sein Vater nennt uns Verschwender, aber das ist ja ungerecht. Ich teile ja schon alles so sorgfältig wie nur möglich ein, aber es ist einfach nicht genug. Nie. Bitte erzählen Sie ihm bloß nicht, dass ich mit Ihnen darüber gesprochen habe. Ja, bitte. Es bleibt ganz unter uns. Wie kann ich Ihnen nur helfen? Prinzessin Elisabeth sucht einen Lehrer. Tatsächlich? Ein Wort von Ihnen und er hätte die Stellung und andere Schüler noch, obendrein still, auch noch. Still, ich glaube, er kommt zurück. Ich flehe Sie an, Exzellenz. Wir können unmöglich hier darüber reden. Wann dann? Jetzt, wann ich, kommen Sie morgen zu mir allein. Aber das geht doch nicht. Wann arbeitet er? Nachmittags. Ja, dann kommen Sie zu drei. Unmöglich. Am nächsten Nachmittag wartete ich wie im Fieber. Was wird aus meinem Gelöbnis damals in der Kirche? Treue, Tugend, das alles. Ich konnte nicht darüber nachdenken, jetzt nicht. Da war sie. Sie war gekommen. War gekommen. Exzellenz? Grazie, Signora. Grazie, Tante. Via, via, via. Sie sind also doch gekommen. Ja, ich hätte es nicht tun sollen. Mein Mann würde ja vollkommen aus der Fassung geraten, wisst ihr davon. Sie sehen sogar noch entzückender aus als gestern Abend. Oh, vielen Dank. Ich habe Ihnen hier ein paar von Wolfis Manuskripten mitgebracht. Wenn Sie die erst gesehen haben, werden Sie selber finden, dass er genau der Richtige für eine Stellung bei Hofe ist. Hier, bitte. Sie meinen jetzt? Ja, er muss ja wieder mitnehmen, sonst vermisst er sie noch. Er macht doch keine Kopien. Das sind doch alles nur Originale. Originale? Ja. Keine Kopie? Nein. Aber nehmen Sie doch Platz. Ich möchte Ihnen etwas ganz Besonderes anbieten. Ja? Ja. Capezzoli di Venere. Venusbrüstchen. Römische Maroni in Weinbrandsock. Aber nur eine, vielen Dank. Oh, köstlich. Nicht wahr? Noch eine? Na, ganz ausgeschlossen. Ich finde, Sie sind das generöseste Mädchen der Welt. Ich werde sie La Generosa taufen. Wie nennen Sie denn Ihre Frau, Exzellenz? Ich würde sie gern kennenlernen. Ist sie da? Nein, leider nicht. Sie besucht ihre Mutter in Verona. Konstanze, ich speise morgen Abend mit dem Kaiser. Ein Wort der Empfehlung von mir und die unschätzbare Stellung eines Lehrers für Prinzessin Elisabeth gehört Ihrem Gatten. Ja? Ja. Solcherlei Gefälligkeiten verdienen doch gewiss einen kleinen Dank. Wie klein? Nun, so klein wie ein Küsschen. Nur eins? Wenn Ihnen eins gerecht erscheint. Na gut. Ach, schade. Ein etwas karges Entgelt für die Zusicherung eines Postens, auf den jeder Musiker in Wien sich Hoffnung macht. Was soll das heißen? Ist das nicht klar? Nein, überhaupt nicht. Ach, schade. Ach, das ist schade. Ach, jammer, jammer, schade. Ich möchte jetzt gehen. Ich will hier raus. Konstanze, hören Sie mich an. Sie halten mich vielleicht für sehr gewandt, aber ich bin es nicht. Ich verfüge über keine List. Nur, als ich Sie gestern Abend mit Mozart sah, da überkam ich der Neid. Es war nur dieser Neid, der mich so töricht werden ließ. Für einen Augenblick habe ich gewagt, mir vorzustellen, dass ein Quäntchen Zärtlichkeit, die Sie so offenbar im Übermaß besitzen, ganz ohne Ihren Gatten zu berauben, für mich abfallen könnte, um auch mich zu inspirieren. Oh Gott. Ja, ich amüsiere Sie. Ja, sehr. Der Wolfi hat recht. Die Welschen spielen alle Theater, damit meint er vor allem Sie. Natürlich war das nur im Scherz. Natürlich. Oh, Sie sind böse? Ja, wirklich? Naja, wenn mein Wolferl böse ist, gebe ich ihm einen Klaps auf den Popo. Das hat er gern. Soll ich Ihnen auch ein bisschen einen Klaps auf den Popo geben? Wie können Sie es wagen? Sie dreiste, törichte Gans! Verzeihung. Beschränken wir unser Gespräch auf Ihren Gatten. Ein brillanter Pianist, ganz ohne Zweifel. Prinzessin Elisabeth braucht aber einen Chorrepetitor für ihren Gesang und ob er der Richtige dafür ist, dessen bin ich mir noch nicht sicher. Ich werde mich über Nacht mit diesen Pjäsen befassen und Sie sich mit meinem Vorschlag, um ganz deutlich zu sein, das ist mein Preis. Guten Tag. Was hatte dieser Mozart aus mir gemacht? Alles geriet ins Wanken, zerbrach, verkam. Nur seinetwegen. Sie hatte gesagt, dass dies Originale seien. Die erste und einzige Niederschrift der Noten. Sie sahen aus wie saubere Kopien. Es gab auch nicht die kleinste Korrektur. Es war ganz augenscheinlich, dass Mozart einfach nur abschrieb. Musik, die er im Kopf schon vollendet hatte. Und so vollendet, wie Musik sonst selten vollendet ist. Verändert man eine Note, wäre das eine Beeinträchtigung. Verändert man eine Phrase, würde die Struktur zusammenbrechen. Hier waren sie wieder. Nur jetzt in Überfülle. Jene Klänge, die ich in der Bibliothek vernommen hatte. Die gleichen gebrochenen Harmonien. Die gleichen flirrenden Überschneidungen. Das gleiche quälende Entzücken. Die Wahrheit war offenbar. Jene Serenade damals war kein Zufall. Ich starrte durch das Gitter dieser säuberlichen Federstriche auf makellose Schönheit. Oh Gott. Heute Abend steht irgendwo in dieser Stadt ein kicherndes Kind in der Kneipe, das ohne auch nur sein Billardkürrecht aus der Hand zu legen, ganz nebenbei Noten zu Papier bringt, die aus jeder, die ich in aller Sorgfalt je geschrieben habe, leblose Krakel macht. Aber warum denn nur? Warum? Warum? Wo liegt denn meine Schuld? Ich habe an dem Talent, das du mir gewährt hast, gearbeitet. Ich habe gearbeitet und alles nur, um in der Ausübung meiner Kunst, die allein mir die Welt erfassbar macht, schließlich deine Stimme zu hören. Jetzt höre ich sie allerdings und sie nennt nur einen Namen. Mozart. Den gehässigen, kichernden, aufgeblasenen, infantilen Mozart, der noch keinen Augenblick in seinem Leben gearbeitet hat, um anderen zu helfen. Mozart, der mitsamt seiner popoklopfenden Gemahlin Scheiße im Maul führt. Ihn hast du als einzigen auserwählt, dich zu offenbaren. Und was ist mein Los, mein erhabenes Privileg? Der einzige Mensch meiner Zeit zu sein, der deine Inkarnation deutlich erkennt. Grazie, grazie ancora! Also gut. Von jetzt an sind wir Feinde. Du und ich. Ich finde mich nicht ab. Hörst du? Es heißt, Gott lässt sich nicht verspotten. Ich aber sage dir, der Mensch lässt sich nicht verspotten. Welchen Sinn hat Tugend, wenn nicht den, uns für deine Manifestation würdig zu machen? Ungerechter Gott, du bist der Feind. Und das schwöre ich dir. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug deine Absichten auf Erden durchkreuzen, wo ich kann. Von jetzt ab soll mein Leben den schrecklichen und aufregenden Sinn gewinnen, dir, Gott, in deiner reinsten Manifestation Einhalt zu gebieten. Du brauchst Mozart, um einzudringen in die Welt. Und Mozart braucht mich, um in dieser Welt leben zu können. Es wird einen Kampf bis zum Äußersten geben. Und Mozart soll das Schlachtfeld sein. Mir war das Risiko sofort bewusst, als ich meine Kampfansage ausgesprochen hatte. Was würde seine Antwort sein? Das Erste, was geschah, kam eine Stunde später. Signor. Mein Mann ist auf einer Soiree bei Baron von Swieten, ein Bach-Konzert. Er meint, es würde mir doch nicht gefallen. Ich verstehe. Wohin gehen wir? Wie? Tun wir es hier? Na schön, warum auch nicht? Also, bitte, bringen wir es hinter uns. Mein Körper steht Ihnen zur Verfügung. Da. Das sind Ihre Manuskripte. Nehmen Sie sie bitte und gehen Sie jetzt sofort. Sie Scheißkerl. Dion, kommen Sie nie wieder! Sie dreckiger Scheißkerl. Oh ja, ich hätte sie gern genommen. In diesem Moment lieber denn je. Aber ich wollte jetzt nichts Banales. Ich kämpfte nicht mit Mozart, sondern durch ihn. Durch ihn gegen Gott, der ihn so liebte, Amadeus. Amadeus. Wenn ich nicht Mozart sein kann, dann wünsche ich gar nichts zu sein. Noch am selben Abend ging ich zum Kaiser und empfahl ihm einen gänzlich unbegabten Mann als Lehrer für Prinzessin Elisabeth, bei der, nebenbei bemerkt, was die Musik betraf, niemand großen Schaden hätte anrichten können. Jedoch für Mozart war der Verlust dieses Postens ein harter Schlag. Mir hingegen ging es blendend. Das war die sonderbare Wahrheit. Wenn ich auf Gottes Zorn gefasst war, nichts dergleichen geschah. Gar nichts. Stattdessen hielt man mich, es ist unglaublich, in diesen Jahren 1784, 85 für den unendlich viel größeren Kompositeur. Obwohl es genau jene Zeit war, in der er seine besten Klavierkonzerte und Streichquartette schrieb. Gestern Abend hat Mozart ihre Komödie gehört. Er sprach mit Prinzessin Lichnowsky darüber. Er sagte, man sollte sie zwingen, ihren Dreck selbst aufzuwischen. Was sind diese Salzburger doch für Charmeure? Die Leute sind empört über ihn. Wo er auftaucht, leeren sich die Zimmer. Selbst Van Swieten ist jetzt verärgert. Ron Vogel? Ich dachte, Mozart ist ein Häschelkind. Mozart hat Erlaubnis erbeten, eine italienische Oper zu schreiben. Italienische Oper. Das war meine Domäne. Der Baron tobt. Die Hochzeit des Figaro! Diesen Dreck von diesem Beaumarchais! Auch ich konnte mir einfach nicht vorstellen, warum Mozart einen solchen Schund vertonen wollte. Adlige, die Kammerzofen nachstellen, Damen, die sich in alberne Masken verkleiden, die jeder auf den ersten Blick durchschaut. Was treibt sie nur, ihr Talent an dieser vulgären Farce zu vergeuden? Weil ich ein Stück über wirkliche Menschen schreiben möchte, Herr Baron. Und deshalb soll sie in einer wirklichen Umgebung spielen. In einem Boudoir. Also für mich ist das der aufregendste Ort auf der Welt. Unterwäsche am Boden und die Leintücher noch ganz warm von einem Frauenkörper. Und unter dem Bett ein voller Nachttopf. Mozart. Ich hatte angenommen, dass Sie sich jetzt, nachdem Sie unserer Bruderschaft der Freimaurer beigetreten sind, erhebenderen Themen widmen. Erhebend, erhebend. Das Einzige, was ein Mann erheben sollte, ist seine Rute. Ist denn für Sie alles nur ein Witz? Ich finde Sie unmöglich. Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, Herr Baron. Aber es ist doch wahr! Warum müssen wir bis in alle Ewigkeit mit diesen Göttern und Helden weiterleben? Weil sie in alle Ewigkeit weiterleben. Darum. Sie repräsentieren das Unsterbliche in uns. Die Oper ist da, uns zu erhöhen, Mozart. Sie und mich, ebenso wie den Kaiser. Sie ist eine Kunst, die das Unsterbliche im Menschen feiert und das Vergängliche verwirft. Die das Göttliche im Walde sucht, nicht das Liederliche. Gut gesagt, Signor Salieri. Exactement. Oh ja, gut gesagt, gut gesagt. Exactement. Ich verstehe Sie alle nicht. Also schauen Sie, meine Herren, Sie können doch noch so weit oben auf Ihrem Thron sitzen. Na, man sieht doch trotzdem Ihre Arschlöcher, oder? Sie scheren sich doch einen Scheißdreck um die Götter und die Helden. Also sind Sie mal ganz ehrlich, wer von Ihnen ist denn nicht mit seinem Friseur vertrauter als mit Herkules? Oder mit dem Horaz? Oder, entschuldigen Sie, Signore, mit Ihren blöden Danaiden, wenn wir schon dabei sind. Oder mit meinem Idomeneo Re di Creta, all diese gequälten Heroen. Das sind doch alles Langweiler, Langweiler, Langweiler. Jede einzelne Opera Seria, die in diesem Jahrhundert geschrieben worden ist, die ist überhaupt zum Sterben langweilig. Na, schauen Sie doch uns an dagegen. Wir, wie wir hier da stehen. Vier offene Mäuler, das perfekte Quartett. Das würde ich jetzt so gerne komponieren. Diese Sekunde in der Ewigkeit, dieses Jetzt, dieses Lebendige. Der Herr Kammerherr, der denkt, dieser Mozart, der ist ja impertinent. Ich muss gleich mit dem Kaiser reden. Der Herr Baron, der denkt, dieser Mozart ist ein Banause. Er entweiht die Oper mit seiner Pöbelhaftigkeit. Der Herr Hofkompositeur, der denkt, also, dieser Mozart ist so typisch deutsch. Woher sollte er auch eine Ahnung haben von Musik? Und der Mozart selber? Mittendrin? Ja, ich bin doch ein netter Kerl. Warum mögen mich denn die alle nicht? Ein Dramatiker, der müsste, wenn er diese Sekunde in der Ewigkeit darstellen wollte, jeden Gedanken einzeln, einen nach dem anderen, aufschreiben. Ein Komponist, der kann sie alle zusammenfassen. Und man kann trotzdem jeden hören. Deshalb ist die Oper so wichtig, weil sie wirklicher sein kann als jedes Stück. Ich möchte jetzt ein Finale schreiben, das eine ganze halbe Stunde dauert. Aus dem Quartett, da wird ein Quintett, dann wird ein Sextett und weiter und umfassender. Die Töne, die multiplizieren sich und die wachsen. Und es entsteht daraus ein Klang, der völlig neu ist. Der völlig neu ist. Ich möchte wetten, genau so hört der liebe Gott die Welt. Millionen Töne steigen gleichzeitig hinauf und vereinen sich in seinem Ohr zu einer Musik, die überhaupt nicht mehr aufhört, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das ist unser Beruf, Signore Salieri. Deshalb sind wir Komponisten. Seine und seine und seine und ihre, die innere Stimme zu vereinen, die Gedanken von Kammerzofen und von Hofkompositeuren. Und das Publikum zu Gott zu machen. Verzeihen Sie, meine Zunge, die ist albern. Aber mein Herz ist es nicht. Wie konnte ich diesen Figaro verhindern? Unglaublich, dass dieses Geschöpf in 6 Wochen die ganze Partitur geschrieben hat. Ja, Figaro ist fertig, Premiere am 1. Mai. Sobald? Sehe keine Möglichkeit, sie zu verhindern. Ohne Idee, una piccola idea. Was? Ma detto che un balletto nel terzo atto? Un balletto? Ah! Precisamente. Mozart? Ja? Ach, Mozart. Ah, Direktor. Ich möchte mal die Partitur Ihres Figaro sehen. Ja, bitte. So, und jetzt sagen Sie mir nur, dass Sie nicht wussten, dass Seine Majestät in seinen Opern ausdrücklich jedes Ballett verboten hat. Ballett? Wie es in Ihrem dritten Akt vorgesehen ist. Aber Herr Direktor, das ist ja kein Ballett. Das ist ein Tanz. Figaros Hochzeitstanz. Eben ein Tanz. Aber der Kaiser hat doch nie daran gedacht, einen Tanz zu verhindern, der zur Handlung gehört. Sein Dekret soll nur die albernen Balletteinlagen, die in französischen Opern üblich sind, verhindern. Und das ganz zu Recht. Es steht Ihnen nicht zu, Herr Mozart, des Kaisers Dekrete auszulegen. Sie haben sie nur zu beachten. Was machen Sie da, Exzellenz? Ich nehme nur das heraus, was nie hätte drinstehen dürfen. Vielleicht werden Sie kaiserlichen Befehlen in Zukunft gehorchen. Aber wenn das alles wegfällt, dann entsteht doch mittendrin im Höhepunkt ein Loch. Das ist eine Verschwörung. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Was soll ich jetzt machen? In 2 Tagen ist Premiere. Schreiben Sie um. Das ist doch Ihre Stärke, oder nicht? Schnell schreiben. Aber nicht, wenn die Musik vollkommen ist. Nicht, wenn sie so, wie sie ist, vollkommen ist. Ich gehe zum Kaiser. Ich gehe selber zu ihm. Ich setze eine Extraprobe für ihn an. Der Kaiser wohnt Proben niemals bei. Na doch, zu der kommt er. Und dann haben Sie es mit ihm zu tun. Entweder Sie schreiben den dritten Akt heute noch um, oder Sie ziehen die Oper zurück. Das ist mein letztes Wort. Sie Drecksack. Spektakel müssen sein. Guten Tag, meine Herren. Zu meiner allergrößten Verblüffung. Mitten in der letzten Figaro-Probe am nächsten Tag erschien, ganz gegen seine Gewohnheit, der Kaiser. Ich kann es kaum erwarten, Mozart. Euer Majestät. Was sollte das bedeuten? War es der Beweis, dass Gott sich endlich doch entschlossen hatte, Mozart vor mir in Schutz zu nehmen? Nahm er endlich den Kampf mit mir auf. An der Sache war etwas, das mehr als purer Zufall schien. Seltsamerweise war seine Majestät genau in dem Moment gekommen, als der Tanz hätte beginnen sollen, wäre er nicht samt der Musik ganz und gar gestrichen worden. Ja. Und plötzlich mussten er und alle anderen zusehen, wie die Handlung in völliger Stille weiterging. Was ist das? Ich verstehe nicht. Ist das modern? Nein, Euer Majestät. Na, was dann? Der Herr Direktor hat einen Tanz gestrichen, der hierher gehört. Rosenberg? Euer Majestät, eigenes Dekret. Kein Ballett in Eurer Majestät Opernhaus. Halten zu Gnaden, Euer Majestät, es ist kein Ballett. Es ist Teil eines Hochzeitsfestes und unentbehrlich für die Handlung. Also so, wie es da ist, das sieht jetzt höchst befremdlich aus. Also ich kann nicht behaupten, dass mir das gefällt. Ich auch nicht, Euer Majestät. Na, ihm etwa Rosenberg? Es kommt nicht darauf an, ob es mir gefällt. Euer Majestät haben das durch eigenen Erlass angeordnet. Ja? Naja, trotzdem ist es Unfug. Sehe sich das an. Die stehen ja wie Wachsfiguren da oben rum. Nun, so will ich das nicht sagen, Euer Majestät. Ich mag Wachsfiguren nicht. Ich auch nicht, Euer Majestät. Na, wie er schon. Was sagt denn er dazu, Salieri? Italiener lieben Wachsfiguren, Euer Majestät. Unsere Religion lebt davon. Graf Rosenberg war sich ja nur besorgt, es könnte, falls die Musik wiederhergestellt wird, ein höchst unseliger Präzedenzfall geschaffen werden, Euer Majestät. Man wird danach stundenlange Tanzereien über sich ergehen lassen müssen. Ja, davor dürften wir uns wohl schützen können, Herr Kammerherr. Also ich glaube wirklich, dass wir uns vor stundenlangen Tanzereien schützen können. Und nun lassen wir bitte Herrn Mozart seine Musik wieder ungekürzt spielen. Ja, aber ich muss darauf bestehen, Euer Majestät. Rosenberg! Das... Ich möchte die Musik jetzt hören. Verstanden? Sehr wohl, Euer Majestät. Oh Gott, ich danke Euer Majestät. Oh, danke, danke, danke, ewigen Dank. Ja, ist ja schon gut. Nicht gerade so viel Enthusiasmus, wenn ich bitten darf. Oh, Verzeihung, Euer Majestät. Tja, das wär's dann wohl. Und so wurde der Figaro trotz meiner Intrigen aufgeführt. Am 1. Mai 1786 saß ich in meiner Loge und sah zu. Eine deutliche Niederlage für mich. Und doch war ich seltsam erregt. Lumpiges, leises Wien, süßes Kosen und das Flattern von Rose zu Rose, wo wir nicht mehr die Herzen erobern. Mein Marsch. Mein armer kleiner Willkommensmarsch in einer Fassung, die die Welt für alle Zeiten entzücken wird. Kriegernd hörte ich den zweiten Akt, den wiederhergestellten dritten Akt, den staunenswerten vierten. Aber was soll ich euch erzählen, die ihr diesen letzten Akt einst selber hören werdet? Was auch sonst vergänglich ist, das bleibt. Nächtliche Szene in einem sommerlichen Garten. Sterne über wackeligen Lauben. Verschwörer hinter Hecken aus Pappmaché. Ich sah, wie eine Frau in den Kleidern einer Zofe seit Jahren die ersten zärtlichen Worte ihres Gatten hörte, nur weil er sie für eine andere hielt. Wie kann man einen Augenblick wirklicher erfassen? Und wie überhaupt, wenn nicht durch vollkommene Künstlichkeit? Der opernhafte Schein war wie für Mozart geschaffen. Die Versöhnung am Ende verschwamm mir vor den Augen. Durch meine Tränen hindurch sah ich den Kaiser gähnen. Entwickelt sich recht brav. Übrigens sollten wir in Zukunft unbedingt Hintercampus verhindern. Meinetwegen. Wir machen alles viel zu lang. Notiere sich das bitte, Rosenberg. Selbstverständlich. Guten Abend, mein Herr. Starker Begleitung. Ja, Majestät. Herr Salieri? Ja. Was meinen Sie? Ich finde, die Oper ist. Ich finde, sie ist. Wunderbar, ja. Ja. Ja. Soll ich Ihnen sagen, was sie ist? Das ist die beste Oper, die jemals geschrieben worden ist. Ja. Das hat nur mir gelingen können. Niemanden sonst auf der Welt. Die Oper ist zu kompliziert. Viel zu ermüdend. Diese morbiden Harmonien. Und bei keinem Lied ein richtiger Schluss, dass man weiß, wann man zu klatschen hat. Rosenberg ist außer sich. Er wird Mozart nie verzeihen. Er wird alles tun, um ihm das heimzuzahlen. So war es denn nicht schwierig, dafür zu sorgen, dass der Figaro im ganzen Jahr nur 9-mal aufgeführt und schließlich abgesetzt wurde. Aus meiner Niederlage war zu guter Letzt ein Sieg geworden. Und Gottes Antwort auf mein Tun blieb unerforschlich wie zuvor. Nahm er mich überhaupt zur Kenntnis? Und Mozart? Offensichtlich brauchte ich in Zukunft gegen seine Opern nicht mehr viel zu unternehmen. Ich musste mich nur noch auf den Mann selbst konzentrieren. Ich entschloss mich, so oft wie möglich mit ihm zusammen zu sein, um seine Schwächen herauszufinden. Ich gehe nach England. In England, da liebt man die Musik. Genau, das ist es. Ich bin da als kleiner Bub gewesen, die waren ganz hingerissen von mir. Da habe ich mehr Küsse bekommen als die Süßigkeiten. Ja, die Menschen haben mich geliebt, als Kind. Dann fahren Sie nach London. Probieren Sie es aus. Kein Geld, das Kind. Als ich meinen Vater gebeten habe, uns den Bum für ein paar Monate abzunehmen, damit ich fahren kann, hat er Nein gesagt. Und natürlich ist er verbittert. Nachdem er mich nicht mehr überall vorführen konnte, ist er selber auch nirgends mehr hingekommen. Jahraus, Jahr ein sitzt er in seinem Salzburg, küsst den Ring des Sterzbischofs und hält mir Strafpredigten. Na, ich will Ihnen was sagen. Der Leopold Mozart, der ist nix als ein neidischer, vertrockneter alter Knochen, der mir nie verzeihen wird, dass ich begabter bin als er. Und eigentlich hasse ich ihn. Leopold Mozart ist tot. Verzweifeln Sie nicht. Der Tod ist unausweichlich, lieber Freund. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn machen? Wenn niemand mehr da ist für mich, der die ganze Schlechtigkeit um mich herum erkennt. Ich kann das nicht durchschauen, allein. Mein Leben lang ist er für mich auf der Hut gewesen. Und ich habe ihn verraten. Nein. Doch, doch. Ich habe getanzt und Billard gespielt und herumgeblödelt. Und er ist Nacht für Nacht allein in einem leeren Haus gesessen. Aber Mozart, machen Sie sich keinen Vorwurf. Stützen Sie sich auf mich, wenn Sie wollen. In seinem Don Giovanni sah man schließlich den rachesüchtigsten Vater, den es je in einer Oper gegeben hatte. Und so entstand auch die Figur des schuldbeladenen Wüstlings, der zur Hölle fährt. Ich sah verwundert, dass er aus seinem Alltagsleben seine Kunst gewann. Wir waren beide Alltagsmenschen. Doch er schuf aus Alltäglichkeit Legende. Und ich aus Legende Alltäglichkeit. Das grässliche Kichern dieses Geschöpfes war das Gelächter Gottes. Sagen Sie, Salieri, meinen Sie nicht auch, dass wir Mozart endlich eine Stellung verschaffen sollten? Ja. Nur, es ist keine frei, Euer Majestät. Doch, Hofkompositeur, jetzt wo Gluck tot ist? Ach so, Mozart als Nachfolger Glucks. Ich wünsche nicht, dass er behaupten kann, ich hätte ihn vertrieben. Er kennt seine böse Zunge. Ja, dann sollten Euer Majestät ihm zwar Glucks Stellung geben, doch nicht Glucks Salär. 2000 Florin im Jahr, sehen Sie. 2000. Und wie viel soll er haben? 200. Es ist wenig Lohn, gewiss. Na, das ist angemessen. Arsch, Arsch, Arsch! Das reicht nicht einmal für eine Maus, sich eine Woche lang mit Käse einzudecken. Das ist eine Beleidigung. Betrachten Sie es doch als kleine Anerkennung, Mozart. Was? Als Kind, da hat man mir beschissene Schnupftabakdosen gegeben und jetzt bekomme ich kleine Anerkennungen. Und für was? Dafür, dass ich beim Kontratanz klimpern und beim Feuerwerk Chimpung machen darf. Es tut mir leid, dass Sie verärgert sind. Ich hätte Sie nie vorgeschlagen, wenn ich auch nur geahnt hätte, dass Sie das kränkt. Was Sie mich vorgeschlagen? Mensch, Sie sind wirklich ein guter Mensch und ich bin einfach ein Depp. Nein, nein, mich nicht. Ich kann so viel Enthusiasmus, wenn ich bitten darf. Ja, was ist Ihnen, Mozart? Entschuldigen Sie, mein Magen. Ist nichts Schlimmes. Ja. Dies war, wenn überhaupt, der rechte Augenblick für Gott, mich zu zerschmettern. Ich wartete darauf. Aber was geschah? Ich hatte gerade Mozarts Karriere bei Hof ruiniert. Da belohnte mich Gott mit der Erfüllung einer meiner größten Wünsche. Kapellmeister Bonno ist tot. Laut kaiserlichen Dekrets sind Sie berufen, seinen Platz einzunehmen. Kaiserlicher Hofkapellmeister des Hauses Habsburg. Gratulieren, Signore. Gratulation, Herr Hofkapellmeister. Vielen Dank. Und ich gratuliere Ihnen beiden auch. Zum Anlasse der frohen Erwartung neuen Nachwuchses in Ihrer Familie. Es ging ihm offensichtlich schlechter. Seine Augen glühten seltsam, wie die Augen eines Hundes, wenn sie vom Licht getroffen werden. Geht es Ihnen denn wieder etwas besser, mein Freund? Ich werde diese Schmerzen nicht mehr los. Ich schlafe schlecht. Ich habe so schwere Träume. Wolferl. Träume? Ist immer dasselbe. Eine Gestalt in einem grauen Mantel. Sie hat gar kein Gesicht. Nur grau. Wie eine Maske. Was glauben denn Sie, was das sein kann? Sie werden doch nicht an Träume glauben. Nein, natürlich nicht. Sie doch gewiss nicht, gnädige Frau. Ich träume nie, mein Herr. Für mich ist eh schon alles am Tag unerfreulich genug. Hätte mein Mann eine richtige Arbeit, würde er nicht so viel träumen, Herr Hofkapellmeister. Ja, bitte starten. Entschuldigen Sie, Signore. Also komm, Schatzler. Sie sind schon wieder umgezogen. Rauensteingasse 970. Ein Elendsquartier. Was verdient er denn? Das heißt, er hat schon Bettelbriefe geschrieben. An 20 Logenbrüder. Das ist nicht in Ordnung, Bruder. Unsere Freimaurerloge wurde bekanntlich nicht gegründet, damit Sie sie anbetteln können. Ja, was soll ich denn sonst tun? Wir geben Sie Konzerte wie früher. Ich habe keine Subskribenten mehr, Herr Baron. Ich bin nicht mehr in Mode. Ja, habe ich Sie nicht oft genug davor gewarnt, diese geschmacklosen, anstößigen Komödien zu schreiben? Ja, das gebe ich zu. Ich schicke Ihnen morgen einige Bachfugen zu, die können Sie für mein Sonntagskonzert arrangieren. Dafür erhalten Sie ein kleines Honorar. Sie sollten seine Großzügigkeit nicht in den Dreck ziehen, mein Freund. Ja, aber ich kann doch nicht davon leben, dass ich Bach arrangiere. Sie sollten ihn und die Loge nicht gegen Sie aufbringen. Ja, ich werde es schon schaffen. Schaut ja alles schon besser aus. Der Schikaneder, der hat mir ein fabelhaftes Angebot gemacht für sein Theater draußen in der Vorstadt. Schikaneder? Ja. Der Schauspieler? Er ist ein neues Mitglied von der Loge. Und ich soll ein Singspiel schreiben für ihn. Also was für ganz gewöhnliche Leute. Und hat mir die Hälfte aller Einnahmen versprochen. Und Vorschuss? Ja, den kann er sich, sagt er, nicht leisten. Naja, ich weiß schon, ein großartiges Angebot ist es nicht. Aber man könnte in so einem volkstümlichen Stück über brüderliche Liebe, da könnte man alles das preisen, woran wir als Freimaurer glauben. Ja, ja. Warum nehmen Sie die Freimaurer nicht einfach mit hinein, Mozart? In eine Oper? Das kann man doch nicht machen. Das war doch nur ein Scherz. Obwohl, was für eine Idee. Unsere Rituale sind geheim, Mozart. Ja. Aber man dürfte ja auch nicht einfach nur so kopieren. Die könnte man ja ein bisschen so gleichnishaft. Ja, großes Thema, gewiss. Brüderliche Liebe. Brüderliche Liebe. Nur Mut, Mozart. Ist eine gloriose Idee. Nur sollten Sie nicht darüber reden, bevor Sie fertig sind. Kein Wort. Gut. Mozart schreibt an einer geheimen Oper. Und will keinem das Thema verraten. Aber mir hat es erzählt. Alles. Die Initiationszeremonien, die Zeremonien mit den Augenbinden, all die Freimaurerrituale. Ich friere. Den ganzen Tag friere. Kein Wunder ohne Brennholz. Der Vater hat recht gehabt. Wir enden genauso, wie er es prophezeit hat. Als Bettler. Dabei ist er ja noch in Schuld. Vater? Durch ihn bist du dein ganzes Leben ein kleines Kind geblieben. Verstehe überhaupt nichts. Weißt du noch das Feuer gestern Abend, das ich angezündet habe, weil es ja so kalt war, dass nicht einmal die Tinten mehr fließen wollte? Das ganze alte Papier, das da in Flammen aufging. Weißt du, was das war? Die Briefe von deinem Vater. Was? Ja. Alle Briefe, in denen gestanden ist, was für eine dumme Gans ich bin. Was für eine miserable Hausfrau. Stanzel. Ich scheiß auf ihn. Kann nein. Wenigstens haben sie uns ein bisschen Wärme verschafft. Woher hätten wir denn die sonst kriegen sollen? Hm? Wollen wir tanzen? Um uns aufzuwärmen. Komm, Wolfgang, lass uns tanzen. Schreibt er mir einen Contredanse, Herr Mozart. Es ist doch sein Beruf, Tänze zu schreiben. Nicht wahr? Nun vergiss leises Flehen, süßes Kosen und das Kleppen von Rosen zu Rosen. Auf, stand sie, Marini, bitte. Meine lass los! Stanzer, mir geschieht etwas Schreckliches. Kannst nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören. Die Gestalt sagt jetzt, jede Nacht kommen. Komm her. Das Gesicht maskiert. Ist nichts zum Sehen. Und trotzdem wird immer lebendiger. Hör auf, um Gottes Willen, hör auf. Ich bin es, die Angst hat. Ich, weißt du das? Wenn du so weitermachst, verlasse ich dich, das schwere da. Stanzel. Das ist mein ernste Dos. Stanzel. Stanzel, schnell. Halt mich fest. Halt mich fest und sag mir, wer ich bin. Mein Knallerballer. Und noch? Mein Miezekater. Du bist mein Mauserjauser, mein Stanzerwanzer, mein Marinebini. Wolfel. Schnipp, schnapp, schnurr. Geh, das ist Max Blech. Komm, lass uns spielen. Bip. Bip, bip. Pop, pop. Pop, pop. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Stanzel, was ist mit dir? Sie haben plötzlich entbunden. Wieder ein Junge. Armer kleiner Wurm. Und jetzt heißt es? Sie ist weg. Was soll das heißen? Stanzel ist weg. Nur für eine Zeit, sagt sie. Sie hat den kleinen Franzl genommen und ist nach Baden gefahren. Zur Kur. Es nimmt unser letztes Geld. Aber warum? Sie hat ja recht. Das ist meine Schuld. Sie hält mich für verrückt. Vielleicht bin ich's. Mozart. Ja, gestern Abend war wieder die Gestalt da. An meinem Tisch. Ganz grau. Wieder maskiert. Und diesmal hat sie mir gesagt, Wolfgang Amadeus, du musst jetzt ein Requiem schreiben. Nimm deine Feder und fang an. Requiem? Ich hab gefragt, wer ist denn gestorben? Hat die Gestalt gesagt, die Arbeit muss fertig sein, wenn du mich wieder siehst. Dann hat sie sich umgedreht und war weg. Aber das sind doch morbide Hirngespinste, mein Freund. Es hat die Kraft der Wirklichkeit gehabt. Also wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ob sich das in meinem Kopf abgespielt hat oder außerhalb. Es ist kein Wunder, dass Stanzel von mir geflohen ist. Jetzt verpasst du heute das Singspiel. Soll das bedeuten, es ist fertig? So schnell? Musik ist leicht. Ehe, das ist schwierig. Ich brenne darauf, es zu sehen. Na, das Theater ist nicht elegant. Vom Hof wird da keiner dort sein. Aber lieber, für ein Werk von Ihnen fahre ich wer weiß wohin. Leider bin ich kein Ersatz für Ihre kleine Frau. Aber ich kenne jemanden, der sein könnte. Wer? Ich bringe Katharina mit. Das heitert sie doch auf. Und so gingen wir zur Premiere. Es war ein seltsames Dreiergespann. Der Hofkapellmeister, wie ein geschmeidiger Kater. Seine Geliebte, fett und bunt gefiedert wie ein Singvogel, der ja auch aus ihr geworden war. Und der verrückte Mozart, betrunken, wie mittlerweile immer, von billigem Wein. So gingen wir hinaus in die Vorstadt, in ein überfülltes Volkstheater, mitten in einem Elendsviertel. Bitte, bitte, um Ihre Nachsicht. Das ist mein erstes Stück in der Ort. Wir saßen ganz nach seinen Wünschen unter dem vulgären Volk. Der Gestank nach Schweiß und Wurst war fast vernichtend. Nur ich allein unter ihnen hörte die Zauberflöte. Die Freimaurer hineingebracht. Aber wie? Er hatte sie in einen Orden ewiger Priester verwandelt. Ich hörte Stimmen aus antiken Tempeln rufen. Ich sah eine riesige Sonne, die über einem zeitlosen Land aufging, in dem Tiere tanzten und Kinder schwebten. Und wie sich in ihren Strahlen die Gifte, mit denen wir uns gegenseitig quälen, auflösten und verbrannten. Und inmitten dieser Sonne sah ich seinen Vater, nein, nicht mehr anklagend, sondern vergebend. Der höchste Priester dieses Ordens streckte voller Liebe seine Hand der Welt entgegen. Mozart fürchtete den Vater nicht mehr. Es war eine letzte Legende entstanden. Oh, diese Klänge. Diese Klänge seines neu gefundenen inneren Friedens, die meine unverminderte Qual verhöhnten. Das war die Zauberflöte. Der da neben mir. Mozart war die Flöte und Gott spielte sie ohne Erbarmen. Wie lange sollte dieses Geschöpf das noch ertragen? Er war so zart, so offensichtlich zerbrechlich. Mozart. Baron, Baron, Sie hier. Wie schön von Ihnen, dass Sie hergekommen sind. Das hatte ich natürlich vorgeschlagen. Was fällt Ihnen ein? Exzellenz? Unsere Rituale in einem ordinären Singspiel zur Schau zu stellen? Aber nein. So, dass jeder Sie sehen und sich darüber lustig machen kann. Sie haben die Loge verraten. Nein. Ein großer Plebejer waren Sie immer. Wir glaubten, sie ändern zu können. Ein törichtes, hoffnungsloses Unterfangen. Doch jetzt sind sie auch noch zum Verräter geworden und das vergebe ich ihnen nie. Und ich werde dafür Sorge tragen, dass es auch kein anderer Freimaurer und niemand von Stand in dieser Stadt je tut, solange ich am Leben bin. Darauf können Sie sich verlassen. Schiganeda haut ihn übers Ohr. Gebt ihm gerade genug für Alkohol. Er sitzt am Fenster. Tag und Nacht. Schreibt. Wie ein Besessener. Und starrt wie wild auf die Straße. Als erwarte er irgendwas. Irgendjemanden. Keiner kann sich erklären, was. Ich konnte es mir erklären. Er schrieb an einem Requiem. Seinem Requiem. Und jetzt kommt das Schlimmste, das ich ihm angetan habe. Ich bekenne, dass ich, Antonio Salieri, damals wie heute erster Hofkapellmeister Österreichs, im November 1791 sieben Nächte hintereinander im kalten Mondschein durch das leere Wien geschritten bin. Dass ich pünktlich, wenn es von den Kirchen 1 Uhr schlug, vor Mozarts Fenster stehen blieb und selbst zu einer Uhr des Schreckens wurde. Ich zeigte ihm jede Nacht, dass ein Tag weniger Arbeit für ihn blieb und schritt davon. Und jede Nacht war das Gesicht hinter der Scheibe mehr vom Irrsinn gezeichnet. Dann aber, als ihm kein Tag mehr blieb, es war grauenvoll, ich erschien wie üblich und blieb stehen. Aber statt der Finger streckte ich beschwörend die Arme nach ihm aus, wie die Gestalt in seinen Träumen. Komm. Komm. Komm. Er stand schwankend, als taumelte er in den Tod. Doch plötzlich, es war ganz unbegreiflich, nahm er all seine Kraft zusammen und rief mir mit klarer Stimme die Worte zu, mit denen Leporello in Don Giovanni den steinernen Gast zum Mahle bittet. Statua gentilissima, venite a cena! Einen unendlichen Augenblick lang starrten sich zwei verängstigte Männer an. Und dann, unglaublich, bemerkte ich, wie ich nickte. Genau wie in der Oper, wie ich über die Gasse schritt, seinen Türknopf dreht und mit steinernen Füßen die Treppe hinaufstieg. Da war kein Aufwand. Ich war in seinem Traum. Ich weiß, wer Sie sind. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Sie sind's. Der Vater, nicht wahr? Sie kommen, um mich zu holen. Ja, seien Sie nicht böse, ich hab die Totenmesse noch nicht fertig. Aber ich kann nichts dafür. Ich fühle mich nicht wohl. Ich hab den ganzen Tag hab ich solche Schmerzen. Ja, das soll keine Ausrede sein, nein, aber wirklich nicht. Aber das, was ich jetzt geschrieben habe, bis jetzt, das ist gut. Das wird Ihnen gefallen, ja. Das Kyrie. Das ist das Hauptthema. Und dann kommt das Eleison und daraus wird eine Doppelfuge draus. Die ist sehr gut, sehr gut. Genauso wie Sie mir es beigebracht haben. Genauso ganz und gar korrekt. Nein, nehmen Sie mich noch nicht mit, Papa. Noch nicht. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich habe noch viel zu viel gute Sachen im Kopf. Ja, ich weiß, ich habe angegeben damit, dass ich schon hunderte geschrieben habe. Das war ungezogen. In Wirklichkeit habe ich noch nichts Gutes gemacht. Aber wenn ich noch bleiben darf, nur ein bisschen bleiben darf, dann schreibe ich Ihnen ein Requiem, auf das Sie stolz sein können. Ganz stolz. Und da können Sie dann sagen, das ist von meinem Sohn, den ich alles gelernt habe, was er kann. Warum? Ist nicht gut? Es ist gut, ja. Es ist gut. Doch es ist Gift. Gift, das Gott uns gab. Eine Dosis nach der anderen. Wir sind beide vergiftet worden. Ich von dir, du von mir. Antonio Salieri. Oh Gott. Gott hilft nie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott liebt dich nicht, Amadeus. Gott liebt nie. Er kann nur benutzen. Er macht sich nichts aus dem, den er benutzt, und nichts aus dem, den er abweist. Und du bist ihm zu nichts mehr nütze. Du bist zu schwach, zu krank. Er kann dich nicht mehr brauchen. Das Einzige, was dir noch übrig bleibt, ist sterben. Ah. Stirb. Amadeus, stirb. Ich flehe dich an. Stirb. Lass mich endlich in Ruhe. Papa! Papa! Papa, heb mich hoch. Papa, heb mich hoch. Papa, halt mich ganz fest. Papa, weißt was? Papa, sing mal unser Gute-Nacht-Lied. Buona Nox, bist der rechte Ochs. Buona Notte, liebe Lotte. Buona Stanza. Wolfel. Ist das er? Wolfel. Mein Gott, nur Wolfel. Saliere. Ja. Saliere hat mich vergiftet. Ja, mein Gott, ja, du hast ja recht, ruhig. Ja, sei ruhig, bitte schau. Schau, ich bin doch wieder da. Für immer. Wirklich. Wolferl. Wolferl, sei ruhig. Kannst du mich hören? Du musst wieder gesund werden. Schau, wir brauchen dich doch. Karl und der kleine Franzl und ich. Wir sind doch nur drei. Wir kosten nicht viel. Verlass uns nicht. Mein Gott, schau, wir wüssten ja nicht, was wir ohne dich machen sollen. Und du wüsstest es auch nicht, da oben, im Himmel. Ganz ohne uns. Wolferl. Wolferl. Wolferl. Du narrischer Kerl. Kannst du ja nicht einmal das Fleisch selber schneiden. Ich weiß eh, ich bin nicht sehr gescheit. Und es war auch bestimmt nicht sehr leicht für dich, mit so einer dummen Gans wie mich zu leben. Aber ich hab doch gut für dich gesorgt. Das musst du doch zugeben. Und auch, dass wir Spaß miteinander gehabt haben. Und auf dem Totenschein stand Nierenversagen infolge einer Erkältung. Der großzügige Baron Fuge zahlte für ein Armengrab 20 Leichen, eine Kalkgrube ohne Stein. Aber was ich empfand, ich gestehe, Erleichterung natürlich, aber auch Mitleid für den Mann, zu dessen Zerstörung ich beigetragen hatte. Ich empfand das Mitleid, das Gott nie haben kann. Ah ja, zu meiner Erschütterung kam schließlich noch etwas höchst Ominöses ans Licht. Mozart hätte sich die maskierte Gestalt, die ehedem im Traum zu ihm sagte, nimm deine Feder und schreib ein Requiem, ja gar nicht eingebildet. Sie war ja echt. Ein gewisser exzentrischer Adliger namens Graf Walseck sehnte sich danach, dass man ihn für einen Komponisten hielt. Er sandte seinen Kämmerer zu Mozart, um das Stück in Auftrag zu geben, so ganz geheim, damit er es als sein eigenes Werk ausgeben konnte. Ja, das tat er dann auch. Und nach Mozarts Tod wurde Graf Walsecks Requiem aufgeführt. Ja, und ich habe es dirigiert. Endlich wurde mir auch Gottes Antwort auf meine Herausforderung klar. Warum hatte ich denn gebetet in der Kirche damals als Junge? War es nicht Ruhm gewesen für meine Einzigartigkeit? Ja, den hatte ich doch jetzt. Nur, dass die Einzigartigkeit ganz fehlte. Ich wurde 30 Jahre lang von Leuten unvergleichlich genannt, die des Vergleichens ja gar nicht mächtig waren. Das war mein Urteil, die Leblosigkeit meiner Musik zu spüren. Und schließlich dann, als ich die Empfänge, Auszeichnungen, Orden und Ketten kaum mehr ertragen konnte, Gottes Meisterstück. Ja, Mozarts Musik erklang lauter und lauter in der Welt und meine verblasste mehr und mehr, bis auch nicht ein einziger sie mehr spielte. Ja, ich musste am Leben bleiben, um mit anzusehen, wie ich verschwand. Ja, das habe ich doch mit Absicht getan. Meine Dienstboten brachten die Nachricht unter die Leute. Und jetzt ist mein Name in jedermanns Mund in Wien. Die Stadt der Skandale hat jetzt endlich einen Skandal, der ihrer würdig ist. Von heute an wird, wann immer Menschen liebevoll den Namen Mozart nennen, auch meiner genannt, aber voller Hass. Wie sich sein Name über die Welt verbreitet, verbreitet sich meiner auch. Wenn schon nicht rühmlich, ja, dann unrühmlich eben. Ich werde doch noch unsterblich. Und Gott hat keine Macht, das zu verhindern. So, Signore, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob man den Menschen verspotten darf. In Beethovens Konversationsheft teilen Besucher dem tauben Mann im November 1823 mit, dass Salieri sich mit einem Rasiermesser die Kehle durchgeschnitten hat, aber noch lebt. In Beethovens Konversationsheft teilen Besucher dem tauben Mann mit, dass Salieri völlig verstört sei und sich des Giftmordes an Mozart bezichtige. Allgemeine Musikalische Zeitung, 25. Mai 1825. Unser würdiger Salieri kann nach dem Volksausdrucke halt nicht sterben. Der Körper leidet alle Schmerzen der Altersgebrechen und der Geist ist entflohen. In seiner Fantasiezerrüttung soll er sich wirklich zuweilen selbst als Mitschuldigen an Mozarts frühem Tod anklagen, dem wahrlich niemand Glauben beimisst als der arme, sinnverwirrte Greis. Ich glaube es nicht. Ihr Mittelmäßigen überall, jetzt oder in der Zukunft, ich erteile euch meine Absolution. Amen. Amadeus. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Peter Schäffer. Deutsch Nina Adler. Funkeinrichtung und Dramaturgie Matthias Thalheim, Musikberatung Rüdiger Kopczak. Die Personen und ihre Darsteller waren Antonio Salieri, Volkmar Kleinert, Mozart, Georg Schuchter, Konstanze, Andrea Nürnberger. Van Swieten, Dietrich Körner, Rosenberg, Wolfgang Brunecker, Strack, Helmut Müller-Lanko, Kaiser Josef II., Otto Stark, Majordomus, Georg Helge. Schnitt Andreas Meinetzberger, Ton Peter Kainz, Regieassistenz Ingrid Hauschild, Regie Götz Fritsch.